Das nächste welthistorisch bedeutsame terroristische Blutvergießen nach Robespierre wird zu Recht und trotz aller Proteste heutiger Schwärmer mit dem Anarchismus in Verbindung zu bringen sein. Dem klassischen Beispiel dafür, wie eine harmlos erscheinende Schwärmerei eine für naive Geister sogar plausible Idee in nutzlose Gewalt umschlagen kann. Im Grunde war dies eine Erscheinung des 19. Jahrhunderts, noch vor wenigen Jahren totgesagt und doch wieder auferstanden. Die Idee von einer gewaltfreien und herrschaftslosen Gesellschaft hat in der Tat eine gutartige Herkunft. Einer ihrer Urheber war Pierre-Joseph Proudhon. Dieser, 1809 in Besançon geboren, war ein eifrig um eine politische Theorie bemühter Idealist. Vom Schriftsetzer wurde er als begabter Autodidakt zu einem äußerst fruchtbaren Autor sozialer und ökonomischer Bücher und Pamphlete, ohne freilich seine Gedanken je auf die Basis der politischen Vernunft stellen zu können. Trotzki nannte ihn verächtlich den Robinson Crusoe des Sozialismus. Im Jahr 1838 mit 27 Jahren erhielt Proudhon ein Stipendium der Akademie seiner Heimatstadt Besançon, damit er in Paris studieren konnte. Dort veröffentlichte er 1841 ein Buch mit dem Titel »Was ist das Eigentum?« Es führt zum Bruch mit der Akademie, denn es handelte sich um eine radikale Kritik an der bestehenden Gesellschaftsordnung aus einer sozialistischen Sicht und gipfelt in dem folgenschweren Satz: Eigentum ist Diebstahl. Offen bleibt dabei, wie Eigentum zu definieren sei. Wahrscheinlich meinte Proudhon damit lediglich den Grundbesitz. Und insofern ist der Satz die kürzeste Formel für das, was schon Rousseau 1753 in seiner Abhandlung über Ursprung und Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen geschrieben hatte. Der Erste, dem es in den Sinn kam, ein Grundstück einzuhegen und zu behaupten, das gehört mir, und der Menschen fand, einfältig genug, ihm zu glauben, war der eigentliche Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viel Verbrechen, Kriege, Mordtaten, Elend und Scheußlichkeiten hätte der Mann dem Menschengeschlecht erspart, der die Pfähle herausgerissen, den Graben eingeebnet und seinen Mitmenschen zugerufen hätte: Hütet euch, diesem Betrüger zu glauben. Ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte allen gehören und die Erde niemandem. Schon dieser Text war illusionär. Er entspricht zwar der Mentalität einiger Indianerstämme, ohne dass diese übrigens von schrecklichen Kriegen gegeneinander verschont geblieben wären, was heutige Alternative und Grüne nicht hindert, sie zu verherrlichen. Doch zurück zu Proudhon. Das Eigentum sollte laut ihm nicht etwa unter alle aufgeteilt werden, wie es die Kommunisten wollten, sondern es sollte grundsätzlich abgeschafft werden. Schließlich versucht Proudhon in seinem Buch den Entwurf einer sogenannten dritten Gesellschaft, bei der an die Stelle des Staates eine autonome Gemeinschaft treten soll. Ihre Grundlage ist es, dass alle Regelungen durch freiwillige Vereinbarung zustande kommen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse werden so geregelt, dass ein direkter Austausch gleicher Werte zwischen Produzenten und Konsumenten stattfindet. Der Geldverkehr soll gänzlich wegfallen. Mit anderen Worten, es sollen Verhältnisse wie in primitiven Urgesellschaften herrschen, bevor an eine irgendwie geartete Zivilisation auch nur zu denken ist.